gesund. Die Fastfood-Kette aus den USA verpflichtete sich dazu, dass Kunden bei den Menüs ihre Pommes durch Salat, Gemüse oder Obst ersetzen können. Bei den Kindermenüs werden als Getränke künftig nur noch Milch, Wasser und Säfte anstelle von Softdrinks wie Cola beworben. Die Verpflichtung soll auch in Deutschland bis 2020 umgesetzt werden. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von VW Link La. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link La. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. 3 nach 7, Halle Autofahrer. Auf der A5 Basel Richtung Frankfurt. Zwischen Ettlingen und 3 Karlsruhe 2 Kilometer Stau. Und Stau auch noch auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen 3 Karlsruhe und Pforzheim West. Geblitzt wird in Rust im Ettenheimer Weg Höhe Gästehaus und in der Ortsdurchfahrt Erlach Richtung Rennchen in der 30er-Zone. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss, wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und jetzt Charlie 2000. Hitradio Ohr, Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Nobody escapes us. Sit down, relax, and enjoy the ride. The worst is yet to come. Try to understand our message, but more important is that you feel our music. Welcome and enjoy. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede. Gentlemen. Hit Radio Ruhr. Einfach näher dran. jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Ein klarer Fall für die Werbung. Seit wann machen wir Werbung? Ich glaube, es geht los. Und ob es losgeht. Tolle Werbung. Die Vorher-Nachher-Aktion am Beauty-Tag auf der Oberrheinmesse. Diesen Montag, Halle 4. Machen Sie mit. Sie bekommen ein Makeover mit Friseur, Kosmetikerin und Fotograf. Außerdem täglich verschiedene Modenschauen in Halle 2, Halle 4 und in der Oberrheinhalle im großen Saal. Alle Infos auf oberrheinmesse.de. Lecker, lecker. Schwarzwälder Weidemilch und Schwarzwälder Weidekühn. Im coolen Schwarzwald-Weidegrünen Frischepack mit Schwarzwald-Weidebild und rotem Schwarzwälder Bollenhut. Also nochmal, für Ihre Wahl am Kühlregal Schwarzwälder Weidemilch. Originalerzeugerqualität von ausgesuchten Bauernhöfen mit Weidehaltung. Grüne Packung, roter Bollenhut und garantiert ohne Gentechnik. Schwarzwälder Weidemilch. Aachen feiert eine Nacht, 17 Lokale, 17 Partys. Die Hitradio-Ur-Party-Nacht. Aachener Nightlife am 28. September. Musik für jede Geschmacksrichtung. Einmal bezahlen, überall dabei sein. Außerdem Bus-Shuttle mit Standort Rathausplatz für nur 1 Euro pro Person. Rocken Sie mit beim Aachener Nightlife am 28. September. Ticket jetzt im Vorverkauf. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends, Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Schatz, ich will nach Hause. Ich halte es im Urlaub nicht mehr aus. Ihr Urlaub war ein absoluter Albtraum? Sie Glückspilz. Hitradio Ohr und die Caracalla-Therme suchen den Urlaubspechvogel des Jahres. Bewerben Sie sich jetzt und gewinnen Sie einen Luxus-Wohlfühltag in der Caracalla-Therme Baden-Baden am 12. Oktober. Schicken Sie Ihr schrecklichstes Urlaubsfoto bis zum 29. September mit der Begründung, warum Sie der Urlaubspechvogel des Jahres sind, an gewinnspiel@hitradio-ohr.de. Hallo, das ist für Mama und Papa. Morgen kommen wir aus dem Schullandheim zurück und meine Lehrerin, die Frau Höfer, will dringend mit euch sprechen. Davor wollte ich euch aber noch was sagen. Ihr seid die wundervollsten Eltern, die ich mir vorstellen kann. Eure Liebe und Zuneigung sucht seinesgleichen. Ihr seid mein Fels in der Brandung. Wenn ihr also mit Frau Höfer sprecht, denkt daran, ich bin euer einziger Sohn. Ach ja, das mit der Heißklebepistole auf dem Mädchenklo, das war ich nicht. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hit Radio Ohr präsentiert Big City Beats 19. Die Glücksharmone des Wochenendes auf 3 CDs. Ab dem 4. Oktober steht sie in den Plattenläden. Mit den Superstars Calvin Harris, Tiesto, Hardwell, Axwell, Steven Jello, Sebastian Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike, Armin van Buuren und vielen mehr. Big City Beats Volume 19. Mehr Wochenende kann man einfach nicht spüren. Jetzt kostenlos vorhören auf bigcitybeats.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex Tag. Heute heißt es Freaky Friday. Der freakige Freitag. Und zwar die Yellow Edition. Jedes Teil, das ihr anhabt, in Gelb, da gibt es 5 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Genau, heute Freitag, Freaky Friday. Und morgen Samstag, wie angekündigt. Electro Heroes. Electro Heroes. Mit Felix Kröscher und vielen anderen DJs auf 2 Floors. Club in Aachen. Mittwoch extra Öffnungstag, weil Donnerstag Feiertag ist im Codex. We love Germany, Rot-Deutschland, Schwarz-Rot-Gold. Was ihr mitbringt mit Schwarz-Rot-Gold, sei es eine Fahne, ein Flyer oder was auch immer, bekommt ihr 5 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr, aber maximal nur 3 Teile. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann kommt der Freitag. Da geht's los mit Oktoberfest. Hangover Oktoberfest Edition. Die Maß Bier 7 Euro, jedes Mix Maß 20 Euro. Und für jedes Teil, das ihr mitbringt, Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Bretzen, Dirndl, Lederhosen, gibt es wieder 5 Euro. Bonusverzehr, aber nur bis 24 Uhr. Da geht's los mit dem Oktoberfest im Codex. Codex Club in Aachen. Ein Herz durch ein Vogelnass. Fetzig, bodisch, 1, 2, 3, 4. Die volle Dröhnung, der Freitagabend. Auf dem Sender mit den 3 Buchstaben. Natürlich. Achtung, sofort alles in Deckung. Und ab geht die wilde Sau. Du brauchst einen neuen Spruch. Charlie 2000, der Nachtschwärmer von Hitradio Ohr. Tous les jours en stéréo. Branché sur ta radio, Electrica Salsa. Oh, Electrica Salsa. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Event Club. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Infos unter www.w3-gastropark.de. Nimm mich jetzt auch, wenn ich miete wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Jetzt kann's losgehen, Nachtschwärmer. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. But if you close your eyes, don't speak. You spit your venom, keep it shut. I hate it when you hit. Your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's time. Love is you are. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost You close your eyes. Absolut spitzenmäßig, Bastille mit Pompeii. Spezial natürlich. Ja, hier ist der Freitag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser. Radio Ohr. Einfach mehr dran. Die Show setzt neue Maßstäbe in Sachen Anstößigkeit. Sie ist so schlecht, dass sie extrem schlecht für sie ist. Verarschung zum Knuddeln, das gibt es nur bei uns. Also seid ihr bereit, Schmerzen einzustecken? Ja, das ganze Oktoberfestmäßig angehaucht. Jetzt geht's los, Arena 3, Tür auf. Wir sind thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon. Ja, super. Das war die erste Oktoberfest-Einlage heute. Am Freitag, und ich sage Hallo, Nachtschwärmer. My mind, I'm gonna take what I find. Oh, oh, yeah. So open the box, don't need no key, I'm unlocked. And I won't tell you to stop. Oh, oh, yeah. And boy, I don't need to know where you've been. All I need to know is you, and no need for time again. And boy, don't even tell me your name. All I need to know is who's next. And let's get wild. Christina Aguilera und Britney Spears. 19:40 am Freitagabend. Guten Abend. Hast du das? Wieso? Das war doch gar nichts. Das Verrückteste. Oh Mann. Pass auf, der wahnsinnig Beschränkte. Live. DJ Web Radio. Get on it. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. just dance and move your body. Now, hands up, that's the way we like to roll. Check that booty, make it roll. Drop it, pop it on the floor. Wave, pop it on the floor. Yep. Wave now, hands up, yep. That's the way we like to roll. Check that booty, Prince. Make it roll. Drop it, pop it, yes, on the floor. Ja, nach schon mal, wir haben heute ein 90er, 80er Spezial noch. Und wieder ganz interessante Mashups. Und mein Freund und größter Damenschuhverkauf ist noch gar nicht hier. Oh, Glück ist geschickt. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Tun Sie jetzt nichts Unüberlegtes. Kleine Lachpause. Werbung. Dankeschön. Und wir sind raus. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold. Denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Maximum Club. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Vier Fahrer gehen an den Start, aber nur einer kann gewinnen. Spannender und actiongeladener kann Radsport kaum sein. Hitradio Ohr präsentiert die Deutsche Meisterschaft im MTB 4Cross am Bikepark Wolfach vom 4. bis 6. Oktober mit Freestyle-Show, Metalworks Party und den Finalläufen des Süddeutschen und Schweizer 4Cross Cup. Alle Infos unter bikeparkwolfach.de. Am 28. September ist großes Oktoberfest bei Opel mit echt bayerischen Schmankerln und der heißen Premiere des neuen Opel Insignia. Wie, Oktoberfest jetzt auch bei uns in der Nähe? Genau, kommen auch Sie zum großen Oktoberfest bei Opel, Samstag, 28. September, bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Heizöl, Pellets oder Erdgas gratis. Machen Sie jetzt mit bei der großen Leser-Plus-Sparaktion der Mittelbadischen Presse. Zeitungen der Ortenau. Einfach das Offenburger Tageblatt, die Acher Rentsch-Zeitung, Kieler Zeitung oder den Lahrer Anzeiger lesen, Energiesparpunkte ausschneiden und im Sammelpass einkleben. Für einen Energiesparpunkt erhalten Sie einen Liter Heizöl, 2 Kilo Pellets oder 10 Kilowattstunden Erdgas gratis. Den Sammelpass und weitere Infos erhalten Sie ab dem 1. Oktober in Ihrer Zeitung, in den Geschäftsstellen und an den Aktionsständen der Mittelbadischen Presse, im Internet unter leserplus.de/sammelpass oder per gebührenfreiem Anruf unter Telefon 0800 53x13. Sie sind noch kein Leser der Mittelbadischen Presse und möchten mitsammeln? Fragen Sie nach unseren attraktiven Lesespaßangeboten zum Vorteilspreis. Telefon 0800 53x13. Wir sind immer vorsichtig mit Superlativen, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Denn wir sind nun mal Europas bestes familiengeführtes Hotel mit 7 Hektar Hotelpark, 10 Kilometern Spazierwegen und einem 5000 Quadratmeter Spa, 6 Schwimmbädern und Wellnessbereich. Hotel Dollenberg. 5 Sterne Luxus in Bad Peterstal-Griesbach. www.dollenberg.de. Fitness- und Kampfsportfreunde und alle, die sich gerne bewegen, aufgepasst! Das Budo-Zentrum Offenburg lädt jetzt am Sonntag zum Tag der offenen Tür ein. Besichtigen Sie das ganze Zentrum, lernen Sie den Verein kennen und freuen Sie sich auf spannende Vorführungen in Judo, Jujutsu und Jaido. Natürlich auch für Frauen. Erleben Sie auch das Showtraining mit Kindern und lassen Sie sich mit gegrilltem, frischen Getränken und Kaffee und Kuchen verwöhnen. Jetzt am Sonntag ab 14 Uhr beim Tag der offenen Tür vom Budo-Zentrum Offenburg. Gleich gegenüber dem TÜV. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute ist wieder Freitag. Freitag ist Codex-Tag. Heute heißt es Freaky Friday. Voll ausgefreakt, ha? Yellow Edition. Jedes Teil, das ihr anhabt, in Gelb. Dafür gibt es 5 Euro Bonusverzehr. Aber nur bis 24 Uhr, ganz klar. Und maximal nur 3 Teile. Aha, irgendein Haken muss ja dran sein. Heute Freitag. Und morgen Samstag, das weiß wohl jeder, Electro Heroes. Mit Felix Röcher und vielen anderen DJs auf 2 Floors. Codex Club in Aachen. Dann kommt der Mittwoch, das ist ein extra Öffnungstag, weil Donnerstag ist Feiertag. We love Germany, pro Deutschland. Wer eine schwarz-rot-goldene Fahne oder irgendein Teil nur schwarz-rot-gold drauf ist, bekommt 5 Euro Bonusverzehr, maximal 3 Teile bis 24 Uhr. Yeah. Einlass 22 Uhr wie immer und das wie gesagt am kommenden Mittwoch, den 2. Oktober. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Freitag, 4. Oktober, da geht's los mit dem Oktoberfest. Die Oktoberfestwochen im Codex. Und zwar die Hangover Edition ist am Freitag, 4. Oktober. Jedes Maß Mix 20 Euro, Maß Bier 7 Euro. Also Maß Mix ist gemeint Vodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola und so weiter. Für jedes Teil Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen gibt's 3. Maximal 3 Teile gibt's wieder 5 Euro Bonusverzehr. Freitag 11.10. eine kleine Vorschau-Single-Party und Samstag 12.10. die Nacht der Tracht. Yo Mai, die Nacht der Tracht. Komm schon. Nein, ach so. Yo Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Style. Codex Club in Aachen. Connection complete. Na Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Genau, auf nach Aachen. Ja. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer. Ja, und heute in einer Woche nach der Sendung, da ist der Charlie nämlich da. Well, well, welcome to Central Bay. Achtung, ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. We want one morning our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, we got to go to school. I'm gonna make you swing for sure. So get on the floor, step to it. If you want more, I got more. So let's continue. FYXYT gonna bring your lyrics to Jumba Jack. Watch me rock the disco set. Rock the disco set. Rock the disco set. Watch me rock the disco set. Rock the disco set. Rock the disco set. Watch me rock the disco set. Das war 20 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Footballstar Al Bundy. meine Heimsuchung, ja. Ja, Al, wie sieht's aus? Heute wieder einigermaßen nüchtern, ne? Ist ja langweiliger als in einem Schulladen. Ja, aber das wird sich vielleicht noch ändern bald, ha? Was zum Teufel wird mich hier erwarten? Die raue Disziplin. Was für ein Schock. Ja, was für ein Schock, ne? Hit Radio Ur. Put your hands together. Wahnsinn. Lady Gaga. Und Michael Jackson. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Yes, yeah, Radio. Maximum, Maximum, Maximum, Maximum. Das hört man auch nicht alle Tage nach, schau mal. Mr. Wayne auf Freestyle. Das gibt's nämlich nicht. Das hat nämlich der Mike aus Schutterwald gemacht und mir zur Verfügung gestellt. Dankeschön, Mike. Call it Mr. Wrong. Call it Mr. Fame. Ja, hier ist der Freitag und ich sag hallo Nachtschwärmer. Erl, weißt du, was ich glaube? Mein lieber Damenschuhverkäufer, weißt du, was ich glaube? Dass du in einem Zimmer voller Irrer immer noch der Häuptling bist? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Freitag neu. Das ist wirklich tierisch gut. Verrückt! Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party! Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein, geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag, lauter, schneller, gnadenlos. Wow, was für ein geiles Programm, ey! Zeit bleibt uns noch? Noch 12 Sekunden. 11, 10. Worf, verstärken Sie den Defensivschirm. Nice, Sir. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich. Also, dranbleiben. Kannst du es fühlen? Gänsehautgarantie mit Hitradio Ohr bei den Horror Nights im Europapark. Vom 27. September bis 2. November testen Sie Ihre Nerven in 11 verschiedenen Attraktionen. Snow White, The Crypt, Dead Inside. Spüren Sie das Grauen beim Orbitz Horror Special am Hitradio Ohrstand. Immer ab 20 Uhr. Alle Termine gibt's auf hitradio-ohr.de.

Freitag, 4. Oktober. Oktoberfest Hangover Edition. Jedes Teil. Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Hut, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen. 5 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr, das kennen wir ja schon. Das Marsbier, 7 Euro. Und jedes Mars Mix, 20 Euro. Wodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola und so weiter. Codex Club in Aachen. Herzgebrochen, Vogelnass, fetzig, bohrisch. Samstag, 5. Oktober, Wiesengaudi. Codex. Ja, genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ortzopft es. So richtig kracht, da ist die Hölle. Die nächste Single-Party, Freitag, 11.10. 11. Oktober. Da gibt's Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrugschienen mit Krausi und Dosenwerfen. Lass mir doch mal in Ruhe. Ja, mei. Charlie 2000, oh, Charlie ist unterwegs. Showtime! Achtung, ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Augsburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Infos unter www.w3-gastropark.de. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Oh, ich bin 2, 3, 4. Bin total angefischt vom Oktoberfest. Hier ist der Freitag. Willkommen bei Hit Radio. Hallo Nachtschwärmer. Gasoline on fire, running wild. ganz neue Version, ohne alle Black. Avicii, genau. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Freitagabend bei Radio Ohr. Freitag, wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Interpreten kennen wir, Don Omar, ha? Aber den Song vielleicht weniger, der ist ziemlich neu. Ja? 20.28 Uhr, kurz vor 8:30 Uhr und hallo Nachtschwärmer. Was macht er jetzt? Jetzt ist er da drüben an einem Studio. Er kommt da rüber, da hast du nichts verloren. Warte, ich komm gleich rüber, ich glaube, ich sehe hier Titten. Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Was denn? Das will ich auch sehen, ich komme. Ich komme rüber. Da guckt ja anderen Frauen nach. Peggy. Und du? Du sitzt allein da. Der Staat müsste uns unbedingt unterstützen. Ich meine, wenn der nicht behindert ist, wer dann? Ja, die Frage stelle ich mich tagelang auch. Aber das ist halt das Los einer der Frau eines Damenschuhverkäufers, besonders meinem Freund Al Bundy, ja? Hä, Peggy, was meinst du? Die Bundy-Männer waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? Got the most feeling behind me. Ja, die doofe Witzecke. Ein Mann steht in der Schlange vor der Kasse. Als vor ihm eine scharfe Blondine, die etwas weiter hinten steht, freundlich zuwinkt und ihn anlächelt. Er kann es nicht fassen, dass so ein Blickfang zu mir zuwinkt, obwohl sie mir irgendwie bekannt vorkommt. Kann ich dennoch nicht sagen, woher er sie kennt. Er spricht ja an Ich-Person. Dennoch fragt er, Entschuldigung, kennen wir uns? Sie erwidert, ja, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich denke, Sie müssten der Vater meiner Kinder sein. Erinnert sich zurück, das einzige Mal, dass ich untreu war, das ist die Stripperin, die in meinem Polterabend auf dem Tischfußballtisch vor meinen Augen, wir hatten es da irgendwie getrieben und mein Kollegin hat mich mit Sellerie ausgepeitscht. Nein, erwidert sie kalt, ich bin die Klassenlehrerin von ihrem Sohn. Oh, wie peinlich, oh, wie peinlich, peinlich, peinlich. Ja, das ist der Freitag. Stopp, Spaß ist nicht erlaubt. Stop the music. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Kacke. Jetzt hilft nur noch eins. Party-Alarm. Aber mit Sellerie auspeitschen, das ist eine neue Variante. Die kannte ich noch gar nicht.

Das ist Party. Und wir gehen kurz in die Werbung. Mit dem Wahnsinn auf. Wir sind gleich zurück. Und aus. Nach der Werbung geht's weiter. 75 Jahre Oberrheinmesse Offenburg. Was ist denn los hier? Am 4. Oktober um 18 Uhr in Halle 4. Mit den DJs Markus Knoll und Uwe Carsten. Ihre Lieblingshits aus 75 Jahren Oberrheinmesse. Was waren die größten Hits der vergangenen 75 Jahre? Mailen Sie Ihre drei Lieblingshits an messeparty@hitradio-ur.de. Das Beste aus 75 Jahren dann am 4. Oktober im Radio und auf der Messe. Fleißig Orbits gesammelt? Dann sparen Sie bares Geld bei unseren Partnern. Einzigartige Wohnträume von Marx. Design in Holz in Neuried-Altenheim. Aktuelle Trachten- und Landmode vom Trachtenshop in Zell. Und leckere Snacks im Autohof Eurorastpark Achern an der A5. Alle Orbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Achern. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Die richtige Immobilie zu finden ist nicht immer einfach. Da ist es doch gut zu wissen, dass es einen Partner gibt, auf den man sich verlassen kann. Die Makler der Volksbank Offenburg Immobilien. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unseren Marktkenntnissen und vielseitigen Angeboten. Volksbank Offenburg Immobilien. Radio Ohr präsentiert Big City Beats 19. Die Glückshormone des Wochenendes auf 3 CDs. Ab dem 4. Oktober steht sie in den Plattenläden. Jetzt kostenlos vorhören auf bigcitybeats.de. Hallo, das ist für Mama und Papa. Morgen kommen wir aus dem Schullandheim zurück und meine Lehrerin, die Frau Höfer, will dringend mit euch sprechen. Davor wollte ich euch aber noch was sagen. Ihr seid die wundervollsten Eltern, die ich mir vorstellen kann. Eure Liebe und Zuneigung sucht seinesgleichen. Ihr seid mein Fels in der Brandung. Wenn ihr also mit Frau Höfer sprecht, denkt daran, ich bin euer einziger Sohn. Das mit der Heißklebepistole auf dem Mädchenklo, das war ich nicht. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Waffen sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend im Codex Aachen. Freitag ist Codex-Tag. Freaky Friday. Heute. Und zwar die Yellow Edition. Da kann man ja alle Farben durchmachen, aber heute ist gelb dran. Jedes Teil, das ihr anhabt, in gelb, gibt es 5 Euro Bonusverzehr. Bis 24 Uhr, maximal noch 3 Teile. Und nach 23 Uhr, nach meiner Sendung, kommt er wieder live aus dem Club. Morgen Samstag, Elektro Heroes. Elektro Heroes. Mit Felix Kröcher unter anderem. Carlos Esteves, Dixlab, Dennis Green, DJ Pace, Cedric Leroy, Toberto, Gianni Salpingitis, Ewald und Dietrich. Kostenloser Shuttle vom Bahnhof Aachen zum Club. Codex Club in Aachen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Kommender Mittwoch ist extra Öffnungstag, weil Donnerstag Feiertag ist. So einfach ist das. Am Donnerstag ist nämlich Tag der Deutschen Einheit, das ist einige nicht vergessen. Und deshalb heißt im Kodex am Tag zuvor Mittwoch We Love Germany. Pro Deutschland. Also, wer was Schwarz-Rot-Goldenes dabei hat, egal, Fahne, Aufkleber, was auch immer, bekommt 5 Euro Bonusverzehr, maximal 3 Teile bis 24 Uhr. Das kann ich schon auswendig. Yeah. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Wow. Codex Club in Aachen. Wow. Donnerstag sowieso geöffnet, das erwähne ich gar nicht mehr. Freitag, 4. Oktober. Oktoberfest. Da geht's los. Hangover Edition Oktoberfest. Maß Bier 7 Euro, jede Maß Mix. Also zum Beispiel Vodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola, 20 Euro. Und für jedes Teil, das ihr dabei habt, Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen, gibt's auch wieder 5 Euro Freiverzehr oder Bonusverzehr bis 24 Uhr Nachtschwärmer. Und das Oktoberfest, die Oktoberfestwochen sind voll da im Kodex. Freitag, 11.10. Single Party. Mit Wiesenspielen, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krause, Dosenwerfen. Ja. Yeah. Codex Club in Aachen. Connection complete. Samstag, 12. Oktober, die Nacht der Tracht. Für alle in Tracht gibt's 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dirndl, Lederhose oder Fasenstracht. Hey! Ja, mei! Und jetzt lass mir doch mal in Ruhe. Ja. Charlie 2000, der Nachtschwärmer von Hitradio Ohr. Tous les jours en stéréo, branché sur ta radio. Electrica, salsa. Oh, Electrica, salsa. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Infos unter www.w3-gastropark.de. Ja, im W3, heute in einer Woche nach meiner Sendung, da bin ich. Die machen da, glaub ich, morgen, da haben die morgen eine Eröffnung. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal Rolle an und bin du drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich stehe. Ja, Charlie ist schon die. Ich doch kurz mal in die Mails reinschauen. Und zwar der Daniel Wächter, glaube aus Karlsruhe, hat geschrieben: Hallo Charlie, ich grüße alle, die im Café abseits hocken und den KSC klotzen. Naja, 0-3 verloren. Zum Glück hat er das Spiel nicht gesehen, schreibt er hier. Außerdem grüße Familie Hein aus Nöttingen. Daniel Wächter, Karlsruhe, Durlach. Dankeschön. Da grüßen wir noch den Michael aus Gaggenau. confess, I've burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was ice with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake and in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. No sleep. Bunny, höchste Zeit, dass du hier bist. Du bleibst hoffentlich ein bisschen hier jetzt, ha? Irgendwie stinkt mir das langsam. Wieso? Leiste mir ein bisschen Gesellschaft, komm, ha? Wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Ja, mach das. Das ist nämlich ganz gut für unsere weitere Zukunft, oder Kelly, was meinst du? Mir geht es nicht anders als den meisten Frauen vor mir. Wie? Ich habe etwas Besseres gefunden. Oh nein. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. 21 Uhr für Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Das ist auch wieder so eine Spezialität. Salt and Pepper mit Timbaland und Nelly. Hey Al, du siehst so zufrieden aus. Was ist los? Ich versuche 60 Jahre zu altern, damit ich als Moderator auftreten kann. Hier ist Hitradio Ohr. Länge besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Das Oktoberfest

für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Achern direkt an der A5. Lassen Sie mit den Urbits den Alltag hinter sich. Gönnen Sie sich bei unseren Partnern Erholung vom Arbeitsstress. Wenn das Fernweh ruft, Reisebüro Zimmermann in Gengenbach oder TUI Reisecenter in Offenburg und Lahr. Und gesunde Urlaubsbräune für Daheimgebliebene im Sonnenstudio Peppermint in Offenburg. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Achim hier, das geht an die Altherrenmannschaft vom TSV Altenwalde. Männer, euer Trainer steht im Stau und schafft's nicht zum Spiel. Deswegen heute Taktik übers Radio. Bernie, bei den Grillwürstchen erwarte ich eine kompakte Viererkette auf dem Rost. Lass ja kein Gemüse durch. Und wir arbeiten uns über die Hähnchenflügel langsam ins Speckzentrum vor. Günni, beim Bier heißt es Pressing, Pressing, Pressing. Druck machen, jeder bleibt bei seinem Krug. Zum Anstoßen bin ich dann hoffentlich wieder da. Ach ey, und was das Spiel angeht, macht das Beste draus. Wir sind ja eh schon abgestiegen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Liebling, schlaf schön. Ja, du auch. Oh nein, er schnarcht. Aber nicht mehr lange. Ich nehme ihn morgen einfach mit. Entspannter und erholsamer Schlaf mit Schnarchschienen von den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Freaky Friday heißt heute. Und zwar die Yellow Edition. Jedes Teil, das ihr anhabt, in Gelb, da gibt es 5 Euro Bonusverzehr. Bis 24 Uhr maximal 3 Teile. Da, da, da. Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club aus Aachen. Morgen Samstag. Elektro Heroes. Elektro Heroes mit Felix Kröcher. Auf 2 Floors, der Wahnsinn. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dann kommender Mittwoch ist extra Öffnungstag im Codex, weil am Donnerstag Feiertag ist, Tag der Deutschen Einheit. Deswegen heißt das Thema am Tag zuvor, also am Mittwoch, We Love Germany. Alles pro Deutschland, fahnenmäßige, farbemäßige, schwarz, rot, gold, das ihr mitbringt, auch 5 Euro Bonusverzehr. Maximal 3 Teile bis 24 Uhr, das kennen wir schon. Und Freitag, 4. Oktober. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Oktoberfest. Und zwar die Hangover Edition. Das sind ja die Oktoberfest-Wochen im Codex. Das geht ja längere Zeit, weil es ist so sagenhaft gut, Nachtschwärmer. Da gibt es immer die besonderen Angebote. Mars Bier 7 Euro. Mars Mix, Vodka Energy, Bacardi Cola. Captain Cola, Wes und Sprite. Im großen Glas. Und für jedes Teil am Freitag, 4. Oktober. Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen. Gibt's 5 Euro, 3 Teile bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Samstag, 5. Oktober, Wiesengaudi. Originalwiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maskwuck schieben mit Krausi und Dosenwerfen. Freitag, 11.10. Singleparty und Samstag, 12. die Nacht der Tracht. Und jetzt. Lass mir doch mal Ruhe. Lass mir mal Ruhe. Well, welcome to Saint-Tropez.

Baby, spring love. From the minute that I seen you, I was sweating you like a freshman, just a senior. I couldn't even sleep waiting for the next day just to see you, girl, just to see you. When you walk by my heart, it skipped a beat like a scratch CD. I was knee deep in them four letters L-O-V-E, sprung on spring love, damn, she got me. I remember when we first started, you came to me and you were brokenhearted. I took you in and wiped all your tears away. Ja, ganz neue Abmischung, CVB, Spring Love. Da kommt ja das Freestyle-mäßige nicht so richtig raus, aber mal was anderes. Okay, die doofe Witzecke. Hebamme zur Gebärenden. Möchten Sie den Vater bei der Geburt dabei haben? Diese antwortet, um Himmels Willen, nein. Der versteht sich mit meinem Mann überhaupt nicht. Das ist wieder hart, hä? Aber nein, ja. Nachdem Eva Adam den verbotenen Apfel gegeben hatte, sprach Gott zu ihr. Für diese Tat sollst du bluten. Darauf meinte Eva, kann ich das auch in Monatsraten haben? Warum nicht? Ja, ja, ist schon gut. Die Zehennägel auf. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Celebration. No one's gonna do it the right way. Tonight. Aber wieder einiges drin, ne? Elvis ist aus. Was guckst du deiner Frau hier nach? Siehst du die Rothaarige? Ja. Wenn bei der die Post abgeht. Ehrlich? Da rufst du mal. Hey, du rotes Monster! Gegen dich ist der weiße Hai ein Zierfisch. Ja. Wow, Megastar! Cool! More music, more music, more music. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Macht-3-Gefühl. Bring the action. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Und? Abgefahren. Co pomnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawika, składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, co to dla nas to znaczy. Właśnie tak, właśnie tak. To co pomnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawika, składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, co to dla nas to znaczy. A czy Bóg mi to wybaczy? Zobaczymy, nie ma skutków bez przyczyny. To nie nowiny. I tak tkwimy tu, aż w końcu kończymy, by znów narodzić się od nowa, jak te słowa. Nieśmiertelna nawika, składowa. Posłuchaj, jak gorący spasony na zimne dmucha. Uważaj, co mówisz, bo dzieciak słucha. To dla niego droga ma być, a nie mucha. Dobierana nauka z nagrania. Trzymaj swego zdania. Pod uwagę wzięta zmiana. Kontynuowana, nawigasz teraz. TPWC, Jeep, Squad, Jeepera. Teraz solo dla tych, co na poważnie to biorą. Słuchając stronią od błędów, by uniknąć przykrych momentów. Bez komplementu, bez farmazonu. Słuchaj, to jest rozum, to bo warto. Powiedziane twardo, by dotarło do szerszego grona. Słuchaj Kora, posłuchaj Pona. Dlaczego tego słowa? To jest nieśmiertelna nawiga, Jeep, Squadowa. To, co po mnie zostało. To te słowa. Nieśmiertelna nawika, ziół składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, zobaczy, bo to dla nas coś znaczy. Bo to dla nas coś znaczy. To co po mnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawika, ziół składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas coś znaczy. Próbuję wytłumaczyć swój słowem tym, czym jest ryb i zawarty w nim węz, nie wiesz o co węz, włącz rewers, przed inwers, to precedens, przetrwania, co prawdę odsłania, do nagrania, to wyłania nam, spośród ma, ludzi las, w nim ciężko się odnaleźć, czas pokaże co dalej, nie szale, przy stopu, usługa hip-hopu, unikniesz wielu kłopotów, wnioski wyciągnij, byś był gotów im czoła stawić, każdy kawał spróbuj sprawić, byś mógł się poprawić, byś mógł coś po sobie zostawić, spróbuj traf bezbłędnie, lub obejdź to, obojętnie, życie jest bezwzględne, nie lituję się nad nikim, ważne są wyniki, doszedłem do trzeciej płyty, z tobą zipy bez wyłamki, choć drobnie, bywają chwiejne, powstają kawałki, kolejne, które przetrwają, pozostaną nieśmiertelne, jak te słowa, jak te słowa, jak te słowa, nieśmiertelna nawika się składowa, to co po mnie zostanie to te słowa, nieśmiertelna nawika się składowa, cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa, zobaczy, bo to dla nas to znaczy, proszę da, to co po mnie zostanie to te słowa, nieśmiertelna nawika się składowa, cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa, zobaczy, zobaczy, bo to dla nas to znaczy, znaczy. Czy wystarczy słowo, które obarczy podejrzenia, że to nie farmazon, nie pomówienia, wierny obrazom, pola widzenia, wbrew zakazom, gdy mam coś do powiedzenia, swoje zdanie w nagranie zamienia. Jestem uczniem, lecz dociera do mnie to, że się wyróżnię, mówiąc do szerszego, kto skorzysta z tego, nie pójdzie w próżnię, bo Bóg dał nam hip-hop, by nas zjednoczyć, by otworzyć nam oczy, dał ryb, talent tworzy, nowy rozdział w dziejach hip-hop otworzy. Zobaczysz, bo to dla nas dużo znaczy, to co po mnie zostanie, to te słowa, nieśmiertelna nawika się składowa, cały czas od nowa, nie jedno pokolenie wychowa, zobaczy, bo to dla nas to znaczy, właśnie tak. Na, haben wir da nicht was vergessen? Werbung natürlich. Genau. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich, das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff. In Lahr direkt an der B3. Mit den Urbits perfekt gerüstet für die nächste Küchenschlacht. Bratpfannen und Töpfe von Stoneline, tolle Küchen von Plana Küchenland in Offenburg und neues Geschirr von Zeller Keramik in Zell am Hammersbach. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. An den Fahrer von dem schwarzen Geländewagen, der mich vorhin zugeparkt hat. Also es ist so. Weil ich mich zu meinem Auto so durchquetschen musste, bin ich an ihrem Außenspiegel hängen geblieben. Der ist leider abgebrochen. Dummerweise bin ich dann beim Ausparken mit meiner alten Karre ein bisschen an ihrer Seite entlang geschrammt und hab die Stoßstange abgerissen. Die liegt jetzt hinter dem Auto. Aber keine Sorge, ich hab sofort die Polizei angerufen und gesagt, dass da ein nicht verkehrssicheres Fahrzeug auf dem Behindertenparkplatz vor der Post steht. Also, die sind bestimmt gleich da. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot-Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxis Bieler.de. Mit der einfach mal abschalten. An Deutschlands höchsten Wasserfällen, Triberg. Das attraktive Tagesausflugsziel mit Schwarzwaldmuseum, den Triberger Wasserfällen und dem neuen Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Infos auf triberg.de. Triberg, mehr Schwarzwald geht nicht. Sie suchen Spiel, Spaß und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg. Lahr, Stuttgart, Bodensee und rund um München. Magic-Casino.de. Magic Casino. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Freaky Friday heißt heute. Der verrückte Freitag. Das ist ja immer so, oder? Und zwar heute die Yellow Edition, die gelbe Edition. Jedes Teil, das ihr anhabt in gelb, da gibt es 5 Euro Bonusverzehr. Bis 24 Uhr maximal 3 Teile. Genau, das ist heute. Und morgen Samstag Elektro-Heroes, das kennen wir schon. Da haben wir genug Werbung dafür gemacht. Elektro-Heroes mit Felix Kröcher. Felix Kröcher. Und vielen anderen bekannten DJs auf 2 Floors. Connection complete. Jetzt im kommenden Mittwoch ist extra Öffnungstag, weil Donnerstag Feiertag ist. Yeah. Am Donnerstag ist nämlich Tag der Deutschen Einheit und deswegen dem Thema angepasst, We Love Germany. Wer ein Pro-Deutschland-Teil mitbringt in den Farben Schwarz, Rot, Gold, der bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Wieso habe ich jetzt Rückkopplung auf einmal? Aha, weil ich wieder auf dem Mikrofon hänge. Maximal 3 Teile, wie üblich. Kommende Mittwoch extra geöffnet. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und dann geht's los im Codex. Mit den Oktoberfestwochen. Freitag, 4. Oktober, Hangover, Oktoberfest Edition. Maß Bier 7 Euro, jede Maß Mix 20 Euro. Jedes Teil, Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Hut, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen. 5 Euro, maximal 3 bis 24 Uhr. Ah, okay. Freitag, 11. Single Party, die nächste, und zwar die Oktoberfest-Ausgabe, da gibt's Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrugschieben mit Krausi und Dosenwerfen. Das gleiche auch am Samstag, 5.10. Wiesengaudi. Codex Club in Aachen. Hier, May. Am Samstag, 12. Oktober, die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Aufi, jetzt Codex. Und jetzt lass mir doch mal in Ruhe. Codex Club in Aachen. Da hast du doch einen Vogel aus. Fetzig, bohrisch, 1, 2, 3, 4. Alles klar, das wissen wir jetzt. Dankeschön. Und ich bin heute in einer Woche nach meiner Sendung hier in Offenburg im W3 Gastropark. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Genau. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation live. Vielen Dank. Volle Energie. 80er Spezial, hä? 21:55 Uhr. Am Freitagabend. Oh ja, was machen meine Freunde von Toon der Hoffmann? Charlie Harper und sein Bruder sind wieder in heißen Diskussionen. Hör zu, was kostet eine Nutte? Was? Alan, was willst du denn mit einer Nutte? Naja, ich würde sie gern dafür bezahlen, dass sie Sex mit mir hat. Das verstehe ich, aber warum? Weißt du, ich bin in meinem Beziehungsleben nicht allzu erfolgsverwöhnt, aber ich habe noch gewisse Bedürfnisse. Deshalb dachte ich, warum nicht das Ganze vereinfachen? Wieder zurück zu den Wurzeln. Keine Enttäuschung, kein Beziehungsproblem, einfach nur Sex. Ich wiederhole, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wie viel willst du ausgeben? Naja, du weißt ja, dass ich was für Sonderangebote übrig habe. Ja, aber unglücklicherweise stapeln sie die Nutten nicht in 99-Cent-Läden. Also wie viel? Okay, also, was kriege ich denn so im 200-Dollar-Bereich? Filzläuse. Und ein Auto geklaut. On Royalty Free Music Radio, the U-Business Radio Station, will change forever. Radio on. We can do it. Best station. The best station with the best music. Einfach super. Yeah. da? Da wollen wir mal reinschauen, wieder mal bei den Mails. Hier sind Olli und Nadi. Wir möchten alle grüßen, die uns kennen und mögen. Besonders die Steffi, Reini, Theo, Tobi, Michael, Ralf und natürlich alle VfB-Fans. Mach weiter so. Olli und Nadi, woher die anrufen? Mailen, keine Ahnung, aber ich denke aus dem Württembergischen. Ja, also Grüße zurück, Dankeschön. studio@hitradio-ohr.de, das ist die E-Mail-Adresse, Nachtschwärmer. Und wer zu mir auf die Facebook-Seite will, gibt ein Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. Und wenn er schon mal da sein, klickt an, der wollte mich kennenlernen, natürlich nicht persönlich. Oder klickt gefällt mir. Bin auch bei WKW, wer kennt wen, da könnt ihr auch drauf gehen, bitte. Da sind auch Links nach Schwärmer zu vielen Bildern und Filmen von früher, Videos. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Charlie Haber, was gibt's noch? Was hast du noch? Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Jetzt in dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne. Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. DJ Rapaz. Poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound.

Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Offenburg. Für Hausbesitzer, die nach einem modernen Heizsystem suchen, gibt es ab sofort ein Rundum-Sorglos-Paket für ökologisches Heizen und Sparen. Alle Vorteile dazu erfahren Sie auf der Oberrheinmesse beim E-Werk Mittelbaden. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend im Codex. Der verrückte Freitag. Freaky Friday. Die Yellow Edition. Jedes Teil, das ihr in Gelb anhabt, da gibt's 5 Euro Bonusverzehr. Und zwar nämlich bis 24 Uhr, aber maximal nur 3 Teile, ist ja ganz klar, oder? Ein Haken muss da dran sein. Und nach meiner Sendung. Kurz nach 23 Uhr kommt der Maximum Clubbing. Maximum Clubbing. Die Live-Übertragung aus dem Club morgen Samstag. Elektro Heroes. Das Wahnsinns elektronische Musikfestival. Mit jede Menge DJs und Felix Kröcher als Star. Einlass wie immer 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Kommende Mittwoch extra Öffnungstag, weil Donnerstag Feiertag ist im Codex. Und am Donnerstag ist nämlich Tag der Deutschen Einheit. Manche wissen das natürlich nicht, aber ich sage es jetzt deshalb. Und das Thema, das ist nämlich am Mittwoch, We Love Germany. Ein Pro-Deutschland-Teil mitbringen, Schwarz-Rot-Gold. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in also Schwarz-Rot-Gold mitbringen. Sei es als Aufkleber, als Fahne, was auch immer, bekommt ihr 5 Euro Bonusverzehr, maximal 3, nur bis 24 Uhr. Dann geht's los mit den Oktoberfestwochen. Im Codex, Freitag, 4. Oktober, Hangover Oktoberfest Edition. Mars Bier, 7 Euro. Jede Mars Mix, Vodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola, 20 Euro. Für jedes Teil Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Hut, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen. Gibt's wieder 5 Euro bis 24 Uhr, maximal 3 Teile. Freitag, 11.10. Wiesen-Single-Party mit Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrugschienen mit Krausi und Dosenwerfen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und Samstag, 5. Oktober. Und Samstag, 12. Oktober. Da geht's wieder volle Kanne. Wiesen-Gaudi. Am 12. die Nacht der Tracht. Wer mit Tracht kommt, 10 Euro Freiverzehr. Ja, mei, das macht einen Spaß. Und jetzt lass mir doch mal Ruhe. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Charlie 2000. Der Nachtschwärmer von Hitradio Ohr. En stéréo, branché sur ta radio. Electrica salsa, oh, Electrica salsa. À ab 4. Oktober jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Also heute in einer Woche. Infos unter www.w3-gastropark.de. Da bin ich dann nach der Sendung. Ganz genau. Liebe Feiergemeinde, heute gibt's eine geile Party. Ist es schön? Nee, was ist das schön? So schön. Nee, was ist das schön? So schön. Nee, was ist das schön? Hey Jude. So, jetzt kommt ein krasses Beispiel. Mashup. Mit den Beatles und Kanye West. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute da trudeln Mädels ein. Hallo Charlie, ich grüße meine große liebe Frauke. Der Andrea aus Hameln, aus dem Weserbergland. Hey, Wahnsinn. You have found her. Better do your job and roll up, and that's how we roll up, and I can't control it, can't hold it, it's so nuts. I take a sip of that yak, I wanna fuck. I take a hit of that chronic that got me stuck. But really what's amazing is how I keep it blazing. Towel under the door, smoking to the days, and puff, puff, the pass, the fuck up rotation. Hypnotic for hitting that nigga, that's a chaser. Turn nothing to something, not pippin', that's a savior. Best things are green, not pippin', get your paper. High off the ground instead of skyscraper. Cool out, thinking we local, come on homie, we major. We major? Come on homie, we major. We major? Come on homie, we major, we major. Come on homie, we major, we major. Come on. Feeling better than some head on a Sunday afternoon. Better than a chick to say yes too soon. Until you have a daughter, that's what I call karma. And you pray to God she don't grow breasts too soon. Also, wir haben gelernt, ein Mashup ist ein Stück, das mit mehreren anderen Titeln versetzt ist. Nicht zu vergleichen mit Remix. Das ist ein Originaltitel, der aber eigentlich immer noch original bleibt. Jetzt haben wir das nächste Beispiel. Das ist besonders krass. Kennt ihr Motorhead? Ja, ganz klar. Und hier kommt was mit Motorhead und Lady Gaga. Oh, das wird heiß. 30 seconds to go. Listen to this. Oh man. Unverbesserlich gut. Jetzt hauen wir rein. That's my first lesson in poker. Never bet on the Leave emotion at the door. That's right, Topher. Today's lesson, how to draw out the bluff. That much money this early in the game, I'm saying he's holding nothing better than a pair of face cards. Bear? Was sagt ihr dazu, ja? Pokerface on Ice of Space. Und die versoffene und verhurte Stimme vom Sänger von Motorhead. Oh, ich habe den Song auch früher immer laufen lassen. Ice of Space. Haben wir noch ein Beispiel? Ach komm, auf. Ja, Billy Joel und Petula Clark mit Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter again. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, Frage, Billy Joel, Dankeschön. Und auch Dankeschön an Petula Clark. Das waren natürlich alles Studioproduktionen. Ohne die Person dabei zu haben, ganz klar. Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Das zur besten Sendezeit, unglaublich. We gon' do it up, gon' do it up, gon' do it up tonight. They're drinking my cup, it got me feeling right. Hey, more to rock, more to patrol. Just turn 18, baby, you're grown. One yeah. more shot and baby, it's on. Kinda tipsy, but I'm trying to get gone. Zwei Frauen untereinander, fragt der eine. Sagst du deinem Mann jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast? Darauf die andere. Ach nein, weißt du, er mag nicht, wenn ich ihn im Büro anrufe. Gut, einen haben wir noch in der Dorfwitzecke, mein letzter für heute. Okay. Mami, Mami, ich habe eine 6 in Mathe. Mach nix, du hast eh Krebs. Makaber. Das ist der Power ans Wochenende. Ehrlich, ich bedanke mich bei dir, dass du mich heute ein bisschen verschont hast. Was ist jetzt los, ha? Ein Held steht vor euch. Was, wie? Wie das? Das musst du mir erklären. Charlie! Was denn? Ich hab's geschafft. Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Was? Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Ja. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. Völlig abgedreht. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. So, was ist los? Noch alles klar? Seid ihr noch da, Freunde?

Wer ein Teil in Gelb anhat oder zwei, bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Das ist jetzt rübergekommen. Bis 24 Uhr, maximal aber nur 3 Teile. Das kommen ja alle in Gelb. Okay. Jetzt kurz nachher, nach den Nachrichten, schaltet es ja automatisch in den Club. Da kommt die Musik von da, live. Morgen Samstag, 28. Elektro-Heroes. Elektro-Heroes. Die zweite Ausgabe im Codex Club in Aachen. Freunde der elektronischen Musik. Da seid ihr angesprochen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Mittwoch kommender extra Öffnungstag, weil Donnerstag Feiertag. We Love Germany, pro Deutschland. Artikel, zum Beispiel Schwarz-Rot-Gold. Alles, was Schwarz-Rot-Gold ist, das ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Bonusverzehr. 3 Teile maximal bis 24 Uhr. Das kann also ein Aschenbecher sein, was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Richtig. Freitag, 4. Oktober. Oktoberfest Edition. Hangover Edition. Maßbier 7 Euro, jede Mixmaß, also Wodka Energy zum Beispiel, Bacardi Cola, Captain Cola, 20 Euro. Und jedes Teil, das ihr da mitbringt, Fußball, Fanschall, Lebkuchen, Herz, Hut, Gamsbad, Hosenträger, Jumei, Brezel, Dirndl, Lederhosen. Maximal 3 Teile bis 24 Uhr, auch wieder 5 Euro Bonus. Und ab da gehen ja die Wiesenwochen los im Codex. 5.10. Wiesengaudi. Mit Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi. Das kraust. Ja, nein. Dosen werfen. Odds of this im Codex. Freitag, 11.10. auch Single Party mit gleichen Aktionen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und Samstag, 12.10. die Nacht der Tracht. Oktoberfestwochen. Wer mit Tracht kommt, also Dirndl, Lederhose oder Fasnetztracht, bis 0 Uhr, bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Und ich bin heute in einer Woche im W3 Gastropark hier in Offenburg. Die haben ja morgen eine Eröffnung. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Der Schuhverkäufer legt mich wieder ab hier. Nein, das wollte ich nicht bringen. Ich gebe jetzt nochmal richtig Gas, Nachtschwärmer. Und grüße den Alex aus Kapsweier. Das ist die Schlussrunde bei Charlie 2000. Al, du hältst dich zurück. Alte Klappe. Ja. ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche nach Schwärmer bis kommenden Freitag. So, jetzt haben wir. Bandys haben jetzt frei, ha? Wie sieht's aus? Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Peck, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Komm jetzt, Al. Ah, ja, ja. Noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. Die SPD will mit der Union über eine große Koalition reden. Der Parteikonvent der Sozialdemokraten beschloss am Abend in Berlin außerdem eine Mitgliederbefragung. Alle 470.000 Genossen sollen dann über ein schwarz-rotes Bündnis abstimmen. Union und SPD könnten kommende Woche schon in erste Sondierungsgespräche einsteigen. Der Parteikonvent soll aber noch einmal entscheiden, ob es auch konkrete Verhandlungen für eine gemeinsame Regierung mit CDU und CSU geben soll. Am Rande des Parteikonvents hatte der ehemalige Spitzenkandidat Peer Steinbrück seinen Rückzug aus der ersten Reihe der Politik bekannt gegeben. Er wolle kein Amt mehr in der Partei oder der Bundestagsfraktion übernehmen. Bei Koalitionsverhandlungen würde er aber gern noch mit am Tisch sitzen. Mehr Hitzewellen, steigende Meeresspiegel, extreme Niederschläge. Nach Überzeugung von Experten schreitet der Klimawandel ungebremst voran. Wie der Weltklimarat in seinem neuen Report berichtet, könnte der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts viel schneller steigen als bislang gedacht. Wenn es richtig schlecht läuft, steigen die Meeresspiegel bis zu den letzten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts um 82 Zentimeter. Selbst wenn der Klimaschutz erheblich verstärkt würde, seien es mindestens 26 Zentimeter. Außerdem haben die Experten errechnet, dass es bis zu 4,8 Grad wärmer werden könnte auf der Erde. In Deutschland müssen sich die Menschen mehr als bisher auf extreme Niederschläge einstellen. Im Wesentlichen bestätigt sich, was die Forscher schon 2007 festgestellt hatten. Sie sind sich auch sicher, dass der Mensch Hauptverursacher der Erwärmung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist. Sandra Ketterer, Nachrichtenredaktion. Großbritannien macht sich für einen dauerhaften Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat stark. Das sei wichtig für die Länder, deren Wirtschaftskraft und deren Einfluss in den vergangenen Jahren gewachsen seien, sagte der britische Vizepremier Clegg. Er nannte ausdrücklich Brasilien, Indien, Deutschland und Japan und wollte auch für einen afrikanischen Staat einen ständigen Sitz. Der US-Geheimdienst NSA hat Einzelheiten zum Missbrauch seines Überwachungssystems vorgelegt. Einige NSA-Mitarbeiter haben demnach ihr eigenes privates Umfeld ausspioniert. Viele Verstöße seien erst bei Befragungen mit einem Lügendetektor ans Licht gekommen. Zum Beispiel ließ angeblich ein Mitarbeiter seine Ex-Freundin überwachen.